So bin ich zu hören, ja, denke schon. Ne? Zunächst mal zu diesem Bild hier, das hat mit der Türkei so direkt eigentlich relativ wenig zu tun. Aber das ist ein Bild von Moritz Schwind zu der Ballade von dem Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind von Goethe, der Erlkönig, die in Deutschland als in der deutschen Linken der Diskussion an einer Stelle eine ziemliche Bedeutung gehabt hat, in der Diskussion um Antisemitismus. Die Ballade ist ja so, dass der Vater reitet mit seinem Kind, das ist natürlich ein Knabe, wir sind im frühen 19. oder sogar 18. Jahrhundert damit. Und das Kind hat Angst, sieht Gespenster und der Vater sagt immer, nein, nein, das ist das nicht, das ist das nicht, das ist das nicht. Und am Ende ist das Kind tot. Und so ist es auch, geht es auch ein bisschen teilweise in der Diskussion um den Antisemitismus. Er wird oft sehr wegrationalisiert. Und der hat mit dem Anlass meines Vortrags zu tun. Moment. Ja, da sind wir wieder. Der stellt halt ab und zu auf Batterieschonung oder so. Also werden wir mit fertig. Es gab am Jahresanfang veröffentlicht eine Studie vom Berliner Institut für Antisemitismusforschung, die von jüdischen Kreisen ziemlich kritisiert worden ist, die so ein bisschen auch die Antisemitismus unter Immigranten, muss man von hier aus sagen, oder also Leute mit Immigrantenhintergrund untersucht hat und da tausend Gründe irgendwie gefunden hat, die also für sich auch teilweise rational nachvollziehbar sind, warum man diese Kategorie und jene nicht aufmachen soll und man soll unterscheiden zwischen Antizionismus und Israelfeindschaft und Antisemitismus. Und das so lange aufgedröselt, bis eigentlich kein Kern mehr irgendwie übrig blieb vom Antisemitismus. Und was eines da auch drin steckte, ist so eine Geschichte, dass man annimmt, Antisemitismus gibt es eigentlich nur historisch in Europa und hier. Und das, was es in den, was in den Nahen Osten gibt, ist eine Reaktion auf die Palästina-Politik Israels. Und dieses Bild widersprach halt völlig meinen, Erfahrungen aus der Türkei und auch aus anderen Ländern, nur in der Türkei habe ich es am hautnahsten und am besten mitgekriegt. Und daraufhin habe ich gedacht, doch mal, man sollte mal einfach mal sprechen darüber, über Antisemitismus in der Türkei, über seine Geschichte und Gegenwart. Gegenwart ist auch deswegen leider besonders wichtig, weil der Antisemitismus in der Türkei in den letzten Jahren wieder sehr en vogue war und immer noch recht gefährlich ist. Ich möchte nicht damit sagen, dass es also ein spezifisches türkisches Phänomen ist von Antisemitismus. Man muss ja sagen, dass sie in der Geschichte nicht so mit Antisemitismus viel zu tun hatten wie Deutschland. Aber ich denke, das wird im Rahmen meines Vortrags schon klar werden. Fangen wir an. Im Jahr 1492, im Jahr, in dem auch Amerika entdeckt wurde, wurde die jüdische Bevölkerung aus Spanien vertrieben. Es war ein Höhepunkt der großen Vertreibungswelle vom Spätmittelalter zur Neuzeit, bei der unter anderem die gesamte jüdische Bevölkerung aus England, Frankreich, Portugal, Süditalien und anderen europäischen Ländern vertrieben wurde. Das Osmanische Reich nahm die spanischen Juden auf. Viele siedelten sich in Smyrna, dem heutigen Izmir, in Edirne und Istanbul an. In einem jüdischen Museum in Istanbul ist der Brief einer jüdischen Gemeinde aus Istanbul an eine Gemeinde in Deutschland ausgestellt, in dem die Istanbuler Juden der deutschen jüdischen Gemeinde empfehlen, doch ebenfalls ins Osmanische Reich auszuwandern, weil sie hier freier und sicherer leben könnten. Jedenfalls, was das Zentrum des Osmanischen Reiches anbelangt, so gab es bis Anfang des 20. Jahrhunderts keine antisemitischen Anfeindungen. Es gab aber ein Ereignis, das heute noch Bedeutung hat. Im 17. Jahrhundert lebte in Izmir ein Jude mit Namen Sabbatai Zevi, der glaubte, der Messias zu sein. Sowas kommt vor. Und eine jüdische Sekte um sich scharte. Aus dem Anspruch, der Messias zu sein, entwickelte sich ein politischer Konflikt mit dem Sultan, der damit endete, dass Sabbatai Zevi nicht ganz freiwillig zum Islam übertrat. Ihm folgten 300 Familien seiner Anhänger. Angeblich blieben sie und ihre Nachkommen heimlich weiter Juden bis auf den heutigen Tag. Sie werden Sabbataitschewa oder Dönme genannt. Dönme heißt Konvertiten. Der Vorwurf, ein Dönme zu sein, ist heute eine Möglichkeit, auf jemanden antisemitische Vorurteile zu übertragen, ohne dass feststeht, dass der Betreffende tatsächlich Jude ist. Zum Beispiel hat der türkische Rechtsradikale Papstattentäter Ali Aca, bevor er auf den Papst schoss, zunächst einen mutmaßlichen Dönme, den liberalen Journalisten Abdi İpekçi, ermordet. Ich glaube 1979 oder 1980 war das. Weitere Möglichkeiten, einen Nichtjuden in eine Ecke zu drücken, die sonst Juden vorbehalten ist, ist die Behauptung, er sei ein Freimaurer. Angeblich sind ja auch die Freimaurer ein politischer Geheimbund, der heimlich die Welt leitet. Die dritte Möglichkeit ist, einfach eine jüdische Abstammung zu behaupten. Zum Beispiel hat die der kurdischen PKK nahestehende Zeitung Özgür Gündem einmal behauptet, Atatürk sei Jude gewesen. Beweis? Die sind doch offensichtlich. Atatürk stammte aus Thessaloniki, wo es bis zu ihrer Vertreibung und Vernichtung im Zweiten Weltkrieg eine große jüdische Gemeinschaft gab und auch Dönme gehabt haben soll. Atatürk war außerdem groß, blauäugig und genial. Jüdischer geht es schon gar nicht mehr. Umgekehrt ist heute in der Türkei die Behauptung weit verbreitet, die Kurden seien ebenfalls Juden und in der abgeschwächten Form die Familie Barzani, die das nordirakische Kurdengebiet dominiert, sei jüdischer Herkunft. Auch hier sind die Beweise erdrückend. Es gab angeblich im 19. Jahrhundert im Irak einen Rabbi mit Namen Barzani. Der Name Barzani bezeichnet aber ursprünglich einfach jemanden, der aus dem Barzantal oder dem Ort Barzan kommt. Die berühmten kurdischen Barzanis kommen aber aus einer Familie sunnitischer Sheikhs und sind daher mit Sicherheit seit längerer Zeit Muslime. Nun habe ich aber der Entwicklung etwas vorgegriffen. Übrigens das Bild, das ich hatte, das ist das zeigt den Sultan Selim bei der Krönung. Der Sultan Selim hat die Jüdinnen und Juden, die Juden aus Spanien, sephardischen Juden im Osmanischen Reich aufgenommen. Der erste türkische Antisemit, an den sich Jüdinnen und Juden in der Türkei erinnern können, war Ebusia Tevfik. Ab 1909 begann er, antisemitische Zeitungsartikel zu veröffentlichen. Er hielt sich dabei an das Repertoire des europäischen Antisemitismus, den er kopierte. Juden mussten vor allem als Sündenböcke herhalten. Nach dem Ersten Weltkrieg beschuldigte er den jüdischen Arzt Sami Ginzburg, in seiner Klinik deutschen Offizieren muslimische Mädchen zugeführt zu haben. Außerdem sollte Ginzburg für die Deutschen spioniert haben. Der Vorwurf war schon deshalb absurd, weil die Deutschen ja die Verbündeten der Türkei waren und deutsche Offiziere hohe Positionen in der osmanischen Armee innehatten. Zum Teil befehligten sie ganze Armeen. Trotzdem brauchte Ginzburg ganze 8 Jahre, um eine Verleumdungsklage gegen Ebusia Tevfik zu gewinnen. Die negative Atmosphäre, in der über den Prozess berichtet wurde, Charlotte Ginsburg. Im Befreiungskrieg neigte die jüdische Bevölkerung eher zur türkischen Seite bzw. zu Atatürk. Schließlich hatten sie von einer griechischen Okkupation von Teilen der Türkei nach bisheriger Erfahrung mehr zu befürchten als zu hoffen. Anerkannt wurde diese Haltung von den späteren Siegern nicht. Bereits im Dezember 1922, als sich der Sieg Atatürks bereits abzeichnete, veröffentlichte die Zeitung Ilari, in der auch Atatürk anonym veröffentlichte, einen Artikel mit der Überschrift »Die unser Blut saugen«. Darin werden die Juden in der Türkei beschuldigt, bis vor kurzem auf der Seite der Griechen gestanden zu haben, sich das Eigentum geflohener Armenier und Griechen angeeignet zu haben und die türkische Landbevölkerung zu unterdrücken. Im Friedensvertrag von Lausanne wurden 1923 Griechen, Armenier und Juden als Minderheiten in der Türkei anerkannt. Also ich mache nicht immer die weiblichen Formen dazu, weil das irgendwie auch damals nicht dem entsprochen hat, wie man sich ausgedrückt hat. Kann man darüber diskutieren, aber jedenfalls sind auch was diese antijüdischen Reflexe betrifft, es sind eigentlich immer die männlichen Juden, die als Zielscheibe genommen werden, nicht die Jüdinnen, wobei natürlich die genauso leiden letztendlich unter Antisemitismus. Aber es ist immer der Jude, um den es geht, also jedenfalls in der Türkei. Ja, da bin ich jetzt aber abgekommen. Ja, im Friedensvertrag von Lausanne wurden Armenier, Juden, Jüdinnen in der Türkei als Minderheit anerkannt. Sie wurden rechtlich der übrigen Bevölkerung gleichgestellt, erhielten aber unter anderem das Recht, eigene Schulen zu haben. Emotional wurden die Minderheiten jedoch nicht als gleichberechtigte Mitbürgerinnen anerkannt. Noch vor wenigen Jahren hat zum Beispiel Erdogan die in der Türkei lebenden Jüdinnen und Juden als Gäste bezeichnet. Außerdem ließ man sich bald jene Schikane gegen die Minderheiten einfallen. Zum Beispiel wurde beschlossen, dass der Unterricht in jüdischen Schulen in einigen Fächern nur von türkischen, das heißt muslimisch-türkischen Lehrern erfolgen könne. Das Erziehungsministerium wählte die Lehrer aus und verfügte, dass die Schulen ihnen dreimal höheren Gehalt zahlen müssten als üblich, und zwar aus eigener Tasche, während die Lehrer an normalen Schulen vom Ministerium bezahlt wurden. Auch die Hetze ging weiter. Zum Beispiel übersetzte der Lyriker und Publizist Necip Fazıl Kösakürük die Protokolle der Weisen von Zion. Kösakürük wurde bis zu seinem Tod 1983 von verschiedenen politischen Lagern verehrt. Zu seinen Verehrern gehört auch der heutige Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. In einer Parlamentsrede hat Erdogan Kösakürük als einen der wichtigsten Denker und Aktionsmenschen bezeichnet, die die Türkei im 20. Jahrhundert hervorgebracht hatte. Kösakürük ist auch der geistige Vater der İdlece-Bewegung, also einer Terrororganisation, die sich unter anderem zu Anschlägen auf Synagogen bekannt hat, was Erdogan gewusst haben muss. 1926 erschien in mehreren Zeitungen gleichzeitig, offenbar von irgendjemandem koordiniert, groß aufgemacht die Meldung, 300 führende Mitglieder der jüdischen Gemeinde hätten in einem Telegramm dem spanischen Staat eine Ergebenheitsadresse übermittelt, ein halbes Jahrtausend nach ihrer Vertreibung aus Spanien. Die Meldung, die einmal mehr die Illoyalität und Undankbarkeit der jüdischen Bevölkerung untermauern sollten, war nachweislich falsch, wurde aber nicht korrigiert. Das ist nochmal aus der Zeit der Anfang der Republik, Atatürk eine Siegesmedaille, die aber so ein bisschen, man sieht noch, es ist noch die osmanische Schrift, sie haben noch nicht die lateinische Schrift angeführt, das ist eine ganz frühe Sache. Es zeigt so ein bisschen diesen Atatürk-Kult auch dieser Zeit. Und das ist er nun, der Kösakürük, 1965, also schon als alter Mann, den unter anderem Recep Tayyip Erdogan so toll fand und der einer der wichtigsten Vordenker des Antisemitismus in der Türkei war. Wenn man sich diese frühe Welle des Antisemitismus in der Türkei ansieht, so sieht man, dass sie zunächst einfach eine Nachahmung des Antisemitismus aus Europa und den USA war. Die jüdische Bevölkerung diente als Sündenbock und als Reibungsfläche für nationales Selbstwertgefühl. Gegen Ende und unmittelbar nach dem Befreiungskrieg erreichte die antisemitische Hetze einen Höhepunkt. Es mag sehr wohl sein, dass einige darauf schielten, sich jüdisches Eigentum anzueignen, wie es vorher in großem Maße mit dem Eigentum der Armenier und Armenierinnen geschehen war. Antisemitische Ausfälle wurden geduldet und instrumentalisiert, aber waren niemals offizielle Politik. Nachdem sich die neue Republik nach dem Friedensvertrag von Lausanne gefestigt hatte und auch die Wirtschaft sich erholen begann, flaute die gegen die jüdische Bevölkerung gerichtete Hetze ab. Wenn sie aufgegriffen wurde, dann wegen angeblicher Treuelosigkeit gegen die Republik, wobei die Jüdinnen und Juden ihre Treue durch die Aufgabe ihrer eigenen Sprache, das Ladino, beweisen sollten. Nun zielte die Politik, wie bei anderen Minderheiten, auf kulturelle Assimilation. Rassismus passte nicht mehr recht in dieses Konzept. 1933 gab es eine politische Säuberungswelle an der Istanbuler Universität. Da ist der Eingang zu sehen. Natürlich ist das Foto nicht von 1933. Gleichzeitig sollten neue Fakultäten eingerichtet werden. Da traf es sich gut, dass Albert Einstein in der Schweiz ein Komitee gegründet hatte, das von deutschen Universitäten vertriebene Akademiker, Akademikerinnen waren es, glaube ich, so gut wie gar keine, weil es die damals kaum gab, vermittelte. Die Türkei griff mit beiden Händen zu. Die meisten der Akademiker, die aus Deutschland kamen, waren Juden. Das ermutigte auch andere Juden und Jüdinnen, in die Türkei zu emigrieren. Allerdings gab es in der Türkei bereits zuvor eine Liste von etwa 100 Berufen, deren Ausübung Ausländern verboten war. Deshalb hielt sich der Zuzug jüdischer Flüchtlinge in Grenzen, wurde aber nicht speziell behindert. Die Maßnahmen mit diesen Berufsverboten richteten sich vor allen Dingen gegen Flüchtlinge aus Russland und Griechen und Griechinnen, die zwar in der Türkei lebten, aber keinen türkischen Pass hatten. Das nur am Rande, das hatte nichts mit Antisemitismus in erster Linie zu tun. Atatürk's Staat strebte keine Rückkehr zum Osmanischen Reich an. Allenfalls kleinere Grenzkorrekturen gegenüber Syrien und dem Irak wurden ins Auge gefasst. An Hitlers Expansionismus wollte man sich anders als Italien nicht anhängen. Entsprechend wurde auch der Nationalsozialismus in den Medien zunächst nicht unterstützt. Eine Ausnahme war die relativ kleine Gruppe der Panturanisten, die ein großes türkisches Reich mit anderen Turkvölkern in Asien anstrebten. Ihr Zeichen war die mythische graue Wölfin, von der ihrer Sage nach die Türken alle abstammen. Prost. Ein Wortführer dieser Gruppe war Cevat Rıvat Atilhan. Atilhan war bereits in der Teşkilat-ı Mahsusa gewesen. Das war eine von den Jungtürken gegründete, teilweise aus freigelassenen Kriminellen gebildete Organisation, die eine Schlüsselrolle bei der Verfolgung der Armenierinnen während des Ersten Weltkriegs gespielt hatte. Nach dem Krieg rühmte sich Atilhan mit der großen Zahl jüdischer Spione, die er selbst aufgehängt habe. Schließlich als Schuhhändler gescheitert, besuchte er längere Zeit den Eigentümer, Herausgeber und Chefredakteur des Nazi-Heizblattes, der Stürmer Julius Schleicher. Mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland gründete Atilhan die Zeitschrift Milli Inkilab, Nationale Revolution. Die Artikel und antisemitische Karikaturen aus dem Stürmer nachdruckte. durch Änderungen von Namen etc. wurden die Artikel und Karikaturen so frisiert, dass nicht mehr klar war, dass sie aus dem Ausland kamen. Attil Hahn schrieb allerdings auch selbst antijüdische Hetzartikel, wobei er sich mitunter verrannte. Wenn er aschkenasische Juden mit deutschen Namen für Deutsche hielt und entsprechend lobte, während er Juden mit den in der Türkei üblichen sephardischen Namen verurteilte. Schließlich lobte sich Attil Hahn noch selbst für seinen Antisemitismus, der schließlich älter und tiefer verankert sei als der von Adolf Hitler. Die normalen türkischen Medien schlossen sich der antisemitischen Hetze nicht an. Der Staat ließ sie gewähren. Am 21. Juni 1934 riefen türkische Antisemiten zu einem Boykott jüdischer Geschäfte in Çanakkale auf. Jüdinnen und Juden wurden auch physisch angegriffen, Geschäfte geplündert. Zwar schickte der Gouverneur Polizeischutz, doch 3 Tage später verließen die 2000 jüdischen Einwohner nach Drohungen die Stadt und kamen nach Istanbul. In den türkischen Zeitungen stand darüber kein Wort. Kurz darauf, am 3. und 4. Juli 1934, wurden in mehreren Städten in Thrakien die Häuser jüdischer Familien überfallen. Es wurde geplündert, geschlagen und vergewaltigt. Zwischen 10.000 und 15.000 Jüdinnen und Juden flohen nach Istanbul. Am 5. Juli kehrte der Ministerpräsident İsmet İnönü aus den Ferien nach Ankara zurück und berief gleichzeitig eine Sondersitzung des Parlaments ein. Vor dem Parlament verurteilte İnönü die Angriffe aufs Schärfste und versprach den Geflüchteten Rückkehr und Schutz. İnönü hielt sein Schutzversprechen. Aber viele jüdische Einwohner Thrakiens wagten es trotzdem nicht, in ihre Häuser zurückzukehren. Angesichts des deutschen Vorbildes wurde der bereits latent vorhandene Antisemitismus in Europa immer mehr Mode. Auch in der Türkei versuchte ein Abgeordneter, 2 Gesetzentwürfe zur Beschränkung jüdischer Einwanderung und zur Begrenzung jüdischer Namen einzubringen, scheiterte aber bereits in den Ausschüssen. Die Türkei schloss ein Verteidigungsbündnis mit England und Frankreich. Zuvor hatten diese Länder der Türkei Zugeständnisse bei der Grenzziehung gegenüber Syrien und der Souveränität über die Meerengen gemacht. Trotzdem trat die Türkei nicht in den Krieg ein. Nach Hitlers plötzlichen Siegen schloss die Türkei mit Deutschland einen Freundschaftspakt. Die politische Atmosphäre in der Türkei wurde immer deutschfreundlicher. Der Überfall auf die Sowjetunion wurde geradezu mit Begeisterung begrüßt. In geringem Umfang konnten die Nazis sogar türkisches Gebiet für den Transport von Nachschub für ihr fehlgeschlagenes Irak-Abenteuer gebrauchen. Doch insgesamt blieb İnönü neutral, was für Hitler nicht die beste, aber auch keine schlechte Lösung war. Solange die Türkei neutral war, konnte die britische Flotte nicht im Schwarzen Meer und die sowjetische Schwarzmeerflotte nicht im Mittelmeer operieren. Und die Chromminen in der Türkei waren zunächst sicher. Auch Nazi-Propaganda, und das war vor allem antisemitische Hetze, hatte nun freien Zugang zur Türkei. Der türkische Geschäftsmann aus Istanbul, İshak Alaton, erinnert sich daran, dass in sein türkisches Gymnasium ein deutscher Offizier in Begleitung türkischer Offiziere gekommen sei und Nazi-Propaganda gemacht habe. Das ist İshak Alaton. Ich habe Alaton auch interviewt, und zwar insbesondere zum Untergang der Struma. Die Struma war ein Schiff mit jüdischen Flüchtlingen, das von Rumänien aus nach Palästina fahren wollte. Sollte. Kaum war das überfüllte alte Schiff aus dem Hafen, fiel der Motor aus. Die Flüchtlinge konnten die erste Reparatur noch mit ihren Eheringen, dem letzten, was ihnen geblieben war, bezahlen. Doch sie kamen nur bis nach Istanbul. Hören wir dazu İshak Alaton. Struma. Wie alt waren Sie während des Vorfalls mit der Struma? In der Ordnung. 15 Jahre. Strom? Was für ein Schiff war die Stroma? Zum Beispiel Donau. Sie war ein Lastkahn von der Donau zum Transport von Kohle. Stroma da Ke. War es möglich, mit den Flüchtlingen auf der Stroma Verbindung aufzunehmen? Können Sie? Nein, denn die Polizei ließ sie nicht heraus. Sie ankerten mit Tauern bei Sarayburnau mitten im Meer. Wir brachten ihnen jeden Abend zusammen mit meinem Vater Säcke mit Brot und sie zogen das Brot zusammen mit kleinen Fässchen mit Lebensmitteln vom Boot mit Seilen nach oben. Aber das war ja eine sehr große Gruppe. Wie war es möglich, so viel Brot zu erwerben? Natürlich sind wir den ganzen Abend mit dem Kahn hin und her gefahren. Von der Bäckerei haben wir Säcke gekauft und haben Hunderte, für viele hundert Brote gebracht. Ich war nicht alleine. Mit meinem Vater waren wir so 10, 12 Leute bei den Kähnen. Kischler, war es möglich, dass die Leute das Schiff verlassen? Nein, die Polizei hatte es verboten. Die Polizei ließ niemanden heraus. Einige Leute konnten das Schiff am Ende verlassen. Sie konnten heraus, denn aus Amerika kam eine Nachricht für Vespikotsch. Vespikotsch mischte sich ein und wendete sich an den damaligen Staatspräsidenten und von dem Schiff konnte der Direktor der rumänischen Petroleumgesellschaft Socumi Vacum zusammen mit seiner Frau und einem Kind gerettet werden. Sie bekamen von der Polizei eine Sondererlaubnis, um das Schiff zu verlassen. Osaman, wer war damals Vespikotsch? Welche Funktion hatte er? Vespikotsch hatte damals eine Firma, die Petroleum verteilte. Er importierte Petroleum aus Rumänien und verteilte Erdölprodukte an die neue Industrie in der Türkei. Denn damals gab es in Rumänien eine Raffinerie. Stroma, wie wurde der Stroma-Vorfall in der türkischen Presse reflektiert? In schlechter Weise. So. Es sind Flüchtlinge gekommen, unter ihnen gibt es eine Krankheit, wegen der Krankheit kann niemand heraus. In jener Zeit war das Klima so, wie es eben die Nazis vertreten haben. Die einzige richtige Zeitung in der Türkei war die Cumhuriyet. Und weil die Cumhuriyet ständig judenfeindliche, antisemitische Artikel herausgebracht hat, hat niemand die Stroma wichtig genommen. Am Ende war die Stroma gezwungen, Istanbul zu verlassen, beziehungsweise sie wurde herausgezogen. Wie ist das abgelaufen? Die deutsche Regierung in Berlin hatte Ankara angewiesen, das Schiff nicht ins Mittelmeer zu lassen. Die Engländer wollten das ohnehin nicht, die Deutschen wollten es nicht, die Engländer wollten es nicht, die Türken wollten die Flüchtlinge nicht an Land lassen. So hat jeder die Entscheidung getroffen. Diese Leute wollen wir opfern. Diese Leute wollen wir töten. Das ist das Beste. In welchem Zustand war damals das Schiff? Das Innere des Schiffes war eine Katastrophe. Denn in einem Kohlekahn hatten sie 770 hilflose Menschen gepfercht. Übereinander lagen sie, nebeneinander lagen sie. Etwas wie Betten gab es nicht. Alle lagen auf Brettern. Wir brachten Brot, wir brachten Käse und andere Dinge, aber es gab keine Medikamente, es gab Krankheiten, es gab Leute, die starben. Und so hat das Schiff 72 Tage gewartet. Nachdem es 72 Tage gewartet hatte, haben sie die Ankertaue durchtrennt. Ohne Anker, ohne Motor. Den Motor hatten sie zur Reparatur entfernt. Doch der Motor konnte nicht repariert werden. Der Motor blieb kaputt in der Werkstatt einer Werft stehen. Das heißt, es gab keinen Motor und es gab keine Segel. Und so haben sie das Schiff eines Morgens herausgezogen. Ich habe gehört, die Leute hätten uns herausgezogen. Ich habe gehört, die Leute hätten Transparente gezeigt mit der Aufschrift "Rettet uns". Ja, sie hatten auch Bilder gemalt. "Rettet uns", SOS. Sie haben auf Französisch gerufen, auf Deutsch, auf Rumänisch, aber niemand wollte es hören. Ich habe ihre Schreie gehört, wenn wir uns mit dem Boot näherten. Von oben riefen sie "Rettet uns". Ich habe das erlebt. Ich war damals ein 15-jähriger Junge. Strohmann, wie haben Sie erfahren, dass die Stroma untergegangen ist? Die Zeitung Cumhuriyet schrieb, gestern Nacht hat sie ein deutsches U-Boot versenkt. Doch dann kam heraus, dass es ein russisches U-Boot war. Das Jahr 1942 war für die türkischen Juden auch ein schweres Jahr. Da war die Vermögenssteuer. Können Sie über die Vermögenssteuer etwas sagen? So, da wollte ich jetzt doch gerade noch nicht hin. Kommt gleich. Zu dem Bericht muss man vielleicht noch ein paar Sachen sagen. Es gab einen Überlebenden, ein einziger, der sich an eine Planke geklammert hat. Eine Rettungsaktion gab es nicht. Fischer haben ihn einen Tag später gefunden. Im Zweiten Weltkrieg haben U-Boote beider Seiten, ohne lange zu sondieren, alle Schiffe torpediert, die in ihre Reichweite kamen und von denen sie nicht annahmen, dass es eigene Schiffe waren. Das große sowjetische U-Boot hat sicher nicht mit Absicht ein Schiff mit jüdischen Flüchtlingen versenkt. Es ist aber möglich, dass türkische und vielleicht auch deutsche Stellen davon Kenntnis hatten, dass sich in diesem Seegebiet ein sowjetisches U-Boot aufhielt, denn dieses hatte einige Zeit zuvor ein türkisches Schiff in der Nähe versenkt. Vielleicht zog man deshalb die Stroma rasch in eine Warteposition im Schwarzen Meer, um das Problem auf diese Weise zu lösen. Aber auch so war es nichts anderes als kaschierter Mord. Ein Schiff ohne Motor, Segel, Funkgerät und Rettungsboote. Ohne Proviant, einfach im Meer treiben zu lassen. Was die Freilassung des Direktors einer rumänischen Erdölfirma nach einer Intervention aus den USA via den türkischen Geschäftsmann Vehbi Koç betrifft, so gibt es dafür wohl einen naheliegenden Grund. Hitlers Wehrmacht war in hohem Maße von rumänischem Erdöl abhängig. Für den Fall, dass alliierte Bomber eines Tages in der Lage kämen, diese Erdölanlagen zu bombardieren, war es nützlich, so viel wie möglich Informationen darüber zu haben. Mir ist nicht bekannt, ob sich die amerikanische Botschaft auch für die übrigen Passagiere eingesetzt hat. Das ist aber gut möglich. Man sollte hier keine voreiligen Schuldzuweisungen vornehmen. Ohnehin sollte man nicht vergessen, was in dieser Zeit mit der jüdischen Bevölkerung in Deutschland geschehen ist. Ein zweites Ereignis, nachdem ich Ishak Alaton gefragt habe, war die sogenannte Vermögensteuer. Diese Steuer hatte zunächst zwei Besonderheiten. Die erste war, dass ihre Höhe nicht angegeben wurde. Die Steuersätze wurden individuell durch lokale Behörden oder Komitees festgelegt. Außerdem war sie in bar innerhalb von 14 Tagen zu zahlen. Das heißt, wer wegen der Steuer Vermögenswerte veräußern musste, war gezwungen, dies unter normalem ungeheurem Zeitdruck zu machen und natürlich unter Wert zu verkaufen. Schließlich wurde festgelegt, dass in der Türkei 54.000 Nichtmuslime und 4.000 Muslime vermögenssteuerpflichtig seien. Die Nichtmuslime inklusive der jüdischen Bevölkerung stellten aber nur 2% der Gesamtbevölkerung. Wer seine Steuern nicht bezahlen konnte, wurde in ein Arbeitslager nach Aschkale geschickt. Manche der Verschickten glaubten, sie würden unterwegs umgebracht. Das geschah zwar nicht, aber die Lebensbedingungen in Aschkale waren entsprechend. Der Ort liegt im Osten der Türkei in einer klimatisch rauen Gegend in über 1600 Meter Höhe mit sehr kalten Wintern und kurzen heißen Sommern. Hier mussten die Deportierten für 2 Lira am Tag im Steinbruch arbeiten. Die Hälfte der Bezahlung wurde für Verpflegung und Unterkunft abgezogen, die andere Hälfte zur Bezahlung der ausstehenden Steuerschuld. Für die meisten war klar, dass sie auf diese Weise ihre Steuerschuld in ihrem ganzen Leben nicht würden bezahlen können. Es wurden ungefähr 1500 Menschen in Aschkalle inhaftiert, davon etwas mehr als die Hälfte jüdischen Glaubens. Kein einziger Inhaftierter war Muslim. Das entsprach einem Ausspruch, den der türkische Ministerpräsident Şükrü Saracoğlu bei der Einführung der Vermögensteuer gemacht hatte, wonach die Steuer in aller Schärfe gegen diejenigen angewandt werde, die reich geworden seien, während sie die Gastfreundschaft der Türkei genossen. Ich habe jetzt dazu auch nochmal, Bu Sene, das Jahr 1942 war für die türkischen Juden auch ein schweres Jahr. Da war die Vermögenssteuer. Können Sie über die Vermögenssteuer etwas sagen? Die Vermögenssteuer kam im gleichen Jahr später, gegen Ende des Jahres. Auch mein Vater hat bankrott gemacht. Das war für mich ein weiteres Unglück, eine weitere Tragödie. Denn auch das habe ich erlebt. Damals war ich 16 Jahre. Meinen Vater haben sie nach Aschkalle gebracht, um im Steinbruch zu arbeiten. Wie lange ist er dort geblieben? Zwei Winter ist er dort geblieben. 12 Monate, zwei Winter, von Ende 42 bis einschließlich Ende 43. Zwei Winter ist er dort geblieben. Im Januar 44 ist er zurückgekehrt. Das war doch eine Vermögensteuer. Wie konnte es geschehen, dass man sie nicht bezahlen konnte? Vermögensteuer heißt doch, dass ein Teil des Vermögens zu zahlen war. Das war so, von zwei Steuerbehörden, also von zwei verschiedenen Steuerbehörden, kam ein Bescheid. Die eine wollte 16.000 Lira, die andere 64.000 Lira. Wir haben auf dem Amt des Gouverneurs die Beamten gefragt, welchen Steuerbescheid wir denn zahlen sollten. Da haben die Beamten gelacht und gesagt, zahlen Sie beide. Das konnten wir natürlich nicht bezahlen. Es wurden alle Waren im Laden, alle Dinge im Haus, alle Dinge in der Küche eilig billig versteigert. Und zu bezahlen blieben nur 16.000 Lira. Von den 64.000 Lira konnte keine Lira bezahlt werden und mein Vater war bankrott. Dann haben sie ihn abgeholt, an den Fuß der Berge gebracht. Dort ist er zwei Winter geblieben und wir können froh sein, dass er nicht gestorben ist. Wie haben Sie danach gelebt? Wir hatten Verwandte in Ankara, Großvater und Großmutter und auch andere Verwandte. So wie man Bettlern etwas gibt, etwas Lebensmittel, etwas Erbsen, wenig Geld und andere Dinge kamen für uns aus Ankara. Sie machen jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung wegen der Struma. Kommt da auch jemand von der deutschen Botschaft, der britischen Botschaft oder von der türkischen Regierung? Nein, die haben überhaupt kein Interesse. Wir machen dieses Gedenken, aber von denen kommt überhaupt kein Wunsch, kein Interesse. Sie wollen, dass das vergessen wird. Struma, wie alt waren Sie während des Vorfalls mit der Struma? 15 So. Also die Vermögensteuer betraf auch andere Minderheiten der Türkei, vor allem griechische und armenische Minderheit. Wie gesagt, Muslime mussten irgendwie nichts bezahlen. Aber die Art, wie sie propagiert wurde, hatte durchaus antisemitische Züge. Das ist eine Karikatur zur Vermögensteuer. Man sieht, der Zeitungsjunge verkündet, dass eine neue Liste von Leuten, die vergessen wurden, bei der Vermögensteuer rausgekommen ist. Jung, Dratik, Zukunft. Dann sieht man hier zwei ältere Männer und dieser hier ist eindeutig gekennzeichnet mit jüdischen Stereotypen, die Nase, die Haltung. Er wird auch, Moment, irgendwie Salomon oder so ähnlich genannt von dem anderen. Bei dem anderen ist nicht so ganz klar, was das für ein Typ ist. Also man es muss kein Jude sein, könnte. Aber der eine ist ganz klar, und vor allen Dingen, es ist der Jude, der zittert. Dem anderen ist zwar auch nicht wohl, aber vor allen Dingen dem, ja, Salomon oder so ähnlich wie er heißt, ist das, der zittert vor allen Dingen vor der Vermögensteuer. Und hier haben wir nochmal so eine Karikatur, diesmal aus der Zeitung Aksham. Es gibt einen, ja, so ein Sprichwort, der Reiter ist über Üsküdar vorbei. Das ist so, Üsküdar ist ein Stadtteil von Istanbul auf der asiatischen Seite und offenbar zur Zeit der Osmanen, wenn man es über den Bosporus geschafft hatte und mit dem Pferd an Üsküdar vorbei war, dann war man über alle Berge. Das heißt also, er ist über alle Berge. Und hier ist abgebildet ein Mann mit, ja, schon irgendwie typisch jüdischen Nase, sieht man hier oben, zwar nur ganz angedeutet, aber so Haltung und das alles und so das typische Karikatur Nazizeit für einen Juden mit dem dicken Sack, der da auf seinem Pferd über Üsküdar davonreiten will, und hier packt ihn die Steuer, da steht es auch, Vermögensteuer steht auch auf dieser Faust, die ihn da festhält. Also die Art, wie die Steuer schon propagiert wurde, war ganz eindeutig zu Lasten der jüdischen Minderheit in der Türkei, die weitgehend ruiniert wurde. Ungefähr im Sommer 1943 setzte sich in der Türkei die Erkenntnis durch, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Damit änderte sich auch das Verhältnis zur jüdischen Minderheit. Das Arbeitslager in Aschkale wurde zum Jahresende aufgelöst. Man ließ jüdische Flüchtlinge wieder ins Land. Türkische Diplomaten versuchten Juden und Jüdinnen, insbesondere wenn sie einen türkischen Pass hatten, zu retten. Also deswegen bei türkischem Pass, weil sie da natürlich eher Möglichkeiten hatten, auch einzugreifen. Also konnten sie sagen, es ist unser Staatsbürger, Hände weg oder sowas. Also zum Beispiel im besetzten Frankreich. Die Türkei verkaufte ihr Chrom jetzt nur noch an die Briten, was für die deutsche Rüstungsindustrie ein schwerer Schlag war. Als sich im August 1944 die Rote Armee anschickte, den Balkan zu erobern, brach die Türkei die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab und erklärte im Januar 1945 Deutschland den Krieg, allerdings ohne noch Truppen an die Front zu schicken. Die Politik der Türkei wurde aber nicht nur durch den militärischen Zusammenbruch Hitlers, sondern auch durch das Erstarken Stalins bestimmt. Im März 1945 hatte die Sowjetunion sogar offiziell erklärt, dass sie das russisch-türkische Grenzabkommen nach dem Ersten Weltkrieg in Frage stelle. Also versuchte die Türkei Hals über Kopf ins westliche Lager zu kommen. In diesem Zusammenhang sind die Einführung des Mehrparteiensystems, die Teilnahme am Koreakrieg und die NATO-Mitgliedschaft zu sehen. Die Türkei erkannte als einziges muslimisches Land Israel an und begann bald eine militärische Zusammenarbeit mit Israel. Dadurch sollte auch der Wert der Türkei für die US-Politik gesteigert werden. Der Wechsel war umso leichter, als offener Antisemitismus nie Teil der offiziellen Politik der Türkei gewesen war. Bei aller Kritik auch etwas, was man anerkennen kann. Aus der Gesellschaft war der Antisemitismus aber durchaus nicht verschwunden. Einerseits war ein zu Verschwörungstheorien neigender Nationalismus, wie er in der politischen Kultur der Türkei weit verbreitet war, ohnehin eine geeignete Umgebung. Zum anderen gab es eine direkte Tradition. Mit ihrem strikten Antikommunismus passten die bereits früher rassistisch und antisemitisch orientierten Turanisten wieder besser in die politische Landschaft. Sie wurden nun häufig auch als graue Wölfe bezeichnet und hatten in dem Oberst Alparslan Türkeş einen starken politischen Führer. Auch die deutsche Propaganda wirkte nach. Über ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fand man eine Übersetzung von Hitlers Buch Mein Kampf in fast jedem türkischen Buchladen. Nach meinen Recherchen, die sicher nicht alles erfasst haben, wurden mehrere Übersetzungen mindestens 41 Mal in der Türkei aufgelegt, statt Anfang des Jahrtausends. Doch Antisemitismus war kein Monopol der grauen Wölfe. In radikalen islamischen Kreisen kam die Behauptung auf, die Kemalisten, eventuell inklusive Atatürk selbst, seien Dönme, also Konvertiten gewesen, also heimliche Juden, beziehungsweise seien es noch immer. Wie bereits erwähnt, wurde diese haarscharfe Analyse der türkischen Geschichte eine Zeit lang auch von kurdischen Kreisen übernommen. Insbesondere als Abdullah Öcalan nach einem Bündnis mit den Islamisten strebte. Angesichts des scheinbar unaufhaltsamen Erstarkens Erdogans flüchteten sich viele seiner Gegner schließlich in allerhand Verschwörungstheorien und wurde auch der Antisemitismus immer populärer. Das Buch Mein Kampf war zwar wie gesagt immer anwesend gewesen, nun aber lag es in hohen Stapeln in den Buchläden. Etwa, da Deutsches nun mal zu Deutschem gehört, ein Stapel Goethe und sechs Stapel Hitler. Auf einem Tisch und gleich daneben allerhand andere antisemitische Literatur, wie die Protokolle der Weisen von Zion und heimische Elaborate. Schließlich klagte der Freistaat Bayern, weil im Besitz der Autorenrechte, gegen die weitere Verbreitung von Mein Kampf in der Türkei und die Steuerbehörde unterdrückte darauf den weiteren Vertrieb. Ich denke aber, irgendwie kriegt man es auch dort noch immer. Aber es ist nicht mehr so leicht zu bekommen. Das Regierungslager besetzte die Sparte auch zunehmend selbst. Es begann mit Erdogans Israel-Kritik anlässlich der Auseinandersetzungen um Gaza. Er versuchte hiervon sowohl innen- als auch außenpolitisch zu profitieren. Dass auch Israel Fehler gemacht hat, kann man ruhig einräumen. Aber Erdogans Kritik war maßlos überzogen und einseitig. Einerseits sagt Erdogan immer wieder mal, dass Antisemitismus ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Doch das hält ihn nicht davon ab, antijüdische Ressentiments etwa in Wahlreden einzubauen. Zum Beispiel sagte Erdogan während der Präsidentschaftswahl im vergangenen August vor Hunderttausenden Unterstützern auf Israel bezogen: Sie töten Frauen, damit sie keine Palästinenser gebären. Sie töten Babys, weil sie nicht wollen, dass sie erwachsen werden. Sie töten Männer, damit sie nicht ihr Land verteidigen können. Sie werden in dem Blut ertrinken, das sie vergießen. Zitat Ende. Wenn ich versuche zu bilanzieren, so könnte das so aussehen. Der Antisemitismus war anfangs in der Türkei ein Import aus Europa und den USA. Religiöse Vorurteile gegen Juden und Jüdinnen, die es auch im Islam gab, mögen untergründig eine Rolle gespielt haben, wurden aber von den türkischen Antisemiten über Jahrzehnte nicht thematisiert, sodass ihr Einfluss Spekulation bleibt. Direkt nachweisbar ist dagegen der zusätzliche Input, den der türkische Antisemitismus während des Dritten Reiches von Deutschland erfuhr. Falsch ist sicherlich die Vorstellung, antijüdische Ressentiments in der Türkei seien, wenn nicht an sich nur gegen Israel gerichtet, so doch letztlich eine übertriebene Reaktion auf den Palästina-Konflikt. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg spielte der heraufziehende Palästina-Konflikt in der Türkei keine Rolle. Trotzdem gab es zumindest zwei heftige Wellen von Antisemitismus. Der Palästina-Konflikt hat sicherlich dazu beigetragen, antisemitische Äußerungen mehr salonfähig zu machen, falls das notwendig war. Letztendlich ist das Verhältnis von Palästina-Konflikt und Antisemitismus aber wohl eher wechselseitig zu begreifen. Antisemitische Vorurteile beeinflussen die Wahrnehmung des Palästina-Konfliktes und werden dann durch diese Wahrnehmung und ihre mediale Aufarbeitung verstärkt. Das Problem ist nicht nur, dass es antisemitische Klischees in der türkischen Gesellschaft gibt, sondern dass sie nicht wahrgenommen werden. Zum Beispiel wurden vor einigen Jahren in ganz wenigen Fällen allerdings an Läden oder Clubs Schilder wie "Kein Eintritt für Hunde und Juden" und Variationen wie "Hunde dürfen rein, Armenier und Juden nicht" aufgehängt. Das führte durchaus zu einer heftigen, ablehnenden Reaktion in den Medien. Aber vielfach bleibt Antisemitismus unbemerkt. Zum Beispiel arbeitete die Fernsehserie Tal der Wölfe und zwei davon gedrehte Filme mit krassen antisemitischen Vorurteilen. Doch der Aufschrei der Öffentlichkeit blieb verhalten und entzündete sich eher an anderen Unsäglichkeiten dieser Serie. Als in Deutschland die türkische Zeitung Vakit wegen ihrer antisemitischen Artikel verboten wurde, antwortete der damalige türkische Staatspräsident Abdullah Gül mit der Erklärung, dass dies die Zeitung sei, die er jeden Morgen zuerst lese. Warum Abdullah Gül in seiner damaligen Stellung als Oberbefehlshaber der Streitkräfte Israel nicht gleich den Krieg erklärt hat, nachdem Vakit enthüllt hatte, dass Israel in Ostanatolien Minen versteckt, um türkische Soldaten zu töten, bleibt natürlich Güls Geheimnis. Während der Gezi-Proteste brachen viele alte Verkrustungen in der Türkei auf. Ausgegrenzte Minderheiten, vor allem Homosexuelle und Transsexuelle, wurden in den Demonstrationen akzeptiert. Sexistische Parolen wurden von Frauen allmählich zurückgedrängt. Armeniern wurde applaudiert. Antisemitismus war aber auf den Foren kaum ein Thema. Heute wird Antisemitismus am aggressivsten von einigen islamistischen Kreisen in der Türkei vertreten. Aber viele Vorurteile sind allgemeingut. In einer Umfrage im September 2008 antworteten 2 von 3 Befragten, dass sie nicht neben Juden wohnen möchten, und 3 von 4 Befragten hatten generell eine schlechte Meinung von Juden. Diese Vorurteile können von verschiedenen politischen Lagern abgerufen und funktionalisiert werden. Und sei es nur, weil sich selbst die dümmste Verschwörungstheorie mit einem Schuss Antisemitismus besser verkauft. In diesem Frühjahr beklagte sich Erdogan, seine Familie werde bedroht. Prompt deckten Erdogan nahestehende Medien angebliche Tweets auf, die ein oppositioneller Politiker von einem geheimnisvollen Whistleblower bekommen haben soll, in denen es um die Ermordung von Erdogans Tochter Sümeyye geht. Dadurch soll der Gram, gebeugte Vater von Wahlkampfauftritten, abgehalten werden. Wohl damit es etwas dramatischer aussieht, waren die Tweets mit einer Schreibmaschine abgeschrieben, deren Farbband kleckerte. Ist ja Internet normal. Als Auftraggeber für den Mord an Erdogans Tochter wurden die USA und Israel benannt. Erdogan erwähnte dann diese Medienberichte als Bestätigung seiner Aussagen von der Bedrohung seiner Familie. Mit einem Schuss Antisemitismus verkauft sich es eben doch noch besser bei den Verschwörungstheorien. Die 1492 ins Osmanische Reich emigrierte jüdische Minderheit hat sich in der Türkei lange wohl gefühlt. Aber es gab 2 große Auswanderungswellen nach dem Zweiten Weltkrieg und in den letzten Jahren. Mal gucken, was ich hier noch an Bildern habe. Ja, das sind die antisemitischen. Ja, das ist ein Produkt des Antisemitismus in der Türkei. Bombenanschlag auf die Synagoge Neve Shalom und Beit Israel, das ist in einem anderen Viertel gleichzeitig. Vor 11 Jahren, eine Woche später, wurden ebenso Bomben von der britischen Bank und dem britischen Konsulat gelegt. Was sie zeigt, eben so diese antisemitische Verbindung. Man greift erst die Juden an, dann greift man das internationale Kapital und die Imperialisten an. Also so ein Gedanke steckt dahinter. Und es ist eigentlich auch das wäre natürlich, weil das keine, hat nie primär was mit dem Palästina-Konflikt zu tun. Es hat 57 Tote gegeben, über 300 Verletzte bei diesen Anschlägen. Ich habe in dem Viertel gewohnt, aber nicht so, dass ich gefährdet gewesen wäre. Jedenfalls war die Reaktion der Nachbarn, die Synagoge muss hier sofort weg. Und sie waren eigentlich erstmal sauer auf die Jüdinnen und Juden, weil so viele kleine Handwerker dabei auch gestorben waren, die waren halt auf der Gasse gewesen. Und Aber den Terroristen hat man das irgendwie nicht so übel genommen, dass sie ja eigentlich ja normale Türkenleute aus ihrer Nachbarschaft ermordet haben, sondern irgendwo die Juden sind schuld, dass sie da waren und deswegen wurde diese Bombe gelegt und wegen Israel und so weiter. Dann als rauskam es auch doch, es war natürlich am Sabbat, als die Synagoge voll war, dass auch etliche Jüdinnen und Juden gestorben waren, hat sich der Wind ein bisschen gedreht. Das waren so Reaktionen. Ja, ich bin jetzt mit meinem Antisemitismus durch. Ich sollte noch ein bisschen was sagen zur Türkei und so, zu den jetzt der Zeit nach der Wahl. Also, ich habe hier, das sind die Parteisymbole der vier Parteien, die jetzt ins Parlament gekommen sind, nachdem es den Kurden tatsächlich gelungen ist, die 10%-Hürde diesmal zu reißen. Und diese Parteien verkörpern auch so grob die politische Landschaft in der Türkei. Natürlich sehr grob, aber das ist ja immer der Fall. Das eine hier ist die Erdogans AK-Partei, AK-Party, die, ja, der Name der Partei ist schon ein Problem. Die Partei heißt offiziell und zwar noch immer Adalet Kalkenma Partisi, also etwa Partei für Gerechtigkeit, weil soziale Gerechtigkeit auch, und Entwicklung. Der Name stammt vermutlich von Abdullah Gül. Die Partei wurde gegründet, als Erdogan wegen seiner Gefängnisstrafe, war ja mal 4 Monate im Gefängnis, unter anderem, nicht nur deswegen, weil er ein aufrührerisches Gedicht verlesen hatte, wurde in seiner Abwesenheit gegründet und der Name scheint Abdullah Güls Programm ein bisschen wiederzugeben, die islamistische Bewegung zu reformieren, wegzugehen von vom Erbakan, dessen Bewegung doch letztendlich immer wieder gescheitert ist. Und deswegen hat er also auch dieses Wort Entwicklung da reingemacht. Das erste Mal, dass eine muslimische Partei in der Türkei ein Wort in ihrem Namen hatte, das nicht im Koran steht und auch nicht stehen kann irgendwie, weil Entwicklung ist eigentlich dem religiösen Denken irgendwie fremd. Da kann man höchstens zurück zum Urislam oder sowas. Das ist ja immer so, dass man zum Reinen, zu den Urchristentum, Urislam oder sowas. Das ist so, wie sich Religionen denken zu entwickeln. Das hat natürlich deswegen auch die Glühbirne. Das muslimische Zeichen ist ja die Lampe, ist ein Zeichen für den Islam. Und das haben sie reformiert, indem sie statt der Lampe eine moderne Glühbirne hingemacht haben. Auf diesen Glühbirneneinfall sind sie gekommen. Aber Erdogan hat das nie gemocht. Er hat sogar Leute ziemlich kritisiert, die seine Partei AKP, also entsprechend im richtigen Parteinamen nennen würden. Er hat gesagt, das müsste AK-Party heißen. AK ist ein selten gebrauchtes Wort für weiß, die weiße Partei. Und er hat damit, also so ein Gegenwartsweiß, Schwarz, die Reinen, die Richtigen, sowas draus gemacht und das ein bisschen mehr mythisch überholt. Politisch hat er das ganze Spektrum der konservativen Mitte abgegriffen, also nicht nur den islamischen Teil, sondern auch die gemäßigten konservativen Gruppen bis in Liberale hinein. Und so die AK-Party zur größten Partei der Türkei gemacht hat. Das nächste sind die CHP, die Cumhuriyet Halk Partisi, die Republikanische Volkspartei, gegründet von Atatürk mit 6 Pfeilen. Das sind Atatürks Prinzipien, Laizismus, Etatismus und so weiter. Man sollte sie nicht zu furchtbar ernst nehmen. Die CHP ist die zweitgrößte Partei der Türkei. Sie ist einerseits ein Atatürk-Traditionsverein Und andererseits ist eine sozialdemokratische Partei, die auch so einen Gewerkschaftsflügel hat und so die traditionelle sozialdemokratische Positionen vertritt, Gewerkschaften im Rahmen, in dem es das noch gibt. Ihr Problem ist dabei, dass die Gewerkschaftsbewegung in der Türkei über mit dem Militärputsch und anderen Geschichten immer mehr unterdrückt wurde und dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da eigentlich gar keine Hoffnung mehr sehen, weil die die Arbeitsverhältnisse zu vereinzelt sind, an Subunternehmer gegeben sind, weil sie muslimische Arbeitgeber haben, die Gewerkschaften ohnehin unterdrücken, weil die Gesetzgebung gegen die Gewerkschaften stehen. Also dieser Sektor ist deswegen auch relativ schwach. Und die CHP ist auch nur in Istanbul und an der Ägäisküste wirklich stark. In anderen Landesteilen ist sie sehr schwach. Dazu kommen also auch, dass die Kemalisten halt lange Zeit auch das Land regiert und kommandiert haben. Und da haben sie jetzt auch eine Reaktion. Bei den letzten Wahlen haben sie versucht, ganz ein sozialdemokratisches Programm zu machen. Aber vielleicht haben sie es damit auch übertrieben. Also sie eine Anhebung des Mindestlohns von 900 Lira auf 1500 Lira war vielleicht auch nicht einfach nicht glaubhaftes. Also sozialpolitisch durchaus vertretbar. Also das wären von 300 auf 500 Euro. Aber da ist schon die Frage, ob sie das wirklich durchsetzen können, und das war wohl nicht ganz glaubhaft. Deswegen treten sie einfach mit ihrem Traditionsverein ein bisschen auf die Stelle. Aber sie haben sich modernisiert in mancher Hinsicht. Zum Beispiel haben sie diesmal auch einen Transvestiten als Parlamentskandidaten aufgestellt. Ich glaube, er ist sogar reingekommen. Völlig undenkbar, noch vor 10, 20 Jahren in dieser Partei. Ein bisschen hat auch David von Gezi in die CHP reingeweht, sogar dorthin. Gezi hat sogar den Halbfaschisten da von der MHP nach gut getan. Die haben drei Halbmonde. Wie bekannt ist, gibt es eigentlich von der Erde aus nur einen Mond. Man muss schon ziemlich nationalistisch besoffen sein, um den dreimal zu sehen. Das sind sie auch. Also das sind die aus der pantoranischen, etwas rassistischen Grauen Wölfe-Bewegung hervorgegangene Partei, die stark nationalistisch sind, aber auch ein bisschen religiösen Flügel haben und mit der AKP teilweise um dieselben Wählerschichten in Mittelanatolien kämpfen. Diesmal sind Wählerinnen, die wegen Erdogans halbherzigen Kurdenexperimenten Angst hatten, von der AKP zur MHP gewechselt wieder. Hat also da einen Schwung Wähler verloren. Das macht insgesamt etwa 3% aus. Das Entscheidende ist es wohl das einzige Wählerpotenzial, was er im Moment zurückholen kann. Deswegen könnte es sein, dass Erdogan versuchen wird, entweder eine Koalition mit der MHP zu machen. Die ist allerdings relativ straight dagegen im Moment. Recht haben sie ausnahmsweise. Aber dass er, wenn es Neuwahlen gibt, versucht halt auf so einen ultranationalistischen, antikurdischen Kurs zu gehen, um dort wieder Wähler zurückzuholen. Weil von der CHP geht niemand zu Erdogan. Und bei den Kurden hat das auch verloren. Die AKP hatte früher einen großen kurdischen Flügel. Der ist bei der letzten Wahl völlig weggebrochen. Und das war der Hauptgrund für den kurdischen Wahlsieg bei der letzten Wahl. Also kurdische Parteien sind in der Türkei nie über 7% gekommen. Und jetzt haben sie 13% geschafft. Zuerst wurde spekuliert, dass Leihstimmen seien von der CHP, damit die in die 10, über die 10%-Hürde kommen, die Kurden. Und dann fehlt der AKP die Mehrheit im Parlament, weil die AKP sonst mit den kurdischen Stimmen, wenn die nationalistische kurdische Partei nicht reinkommt, immer eine Mehrheit hat. Das hat nicht geklappt, aber wenn man sich die regionale Verteilung der HDP-Stimmen ansieht, dann ist klar, Sie haben relativ wenig bekommen an Leihstimmen von der CHP, wenn überhaupt. Sie haben das kurdische Potenzial wirklich zum ersten Mal fast ausgeschöpft in der Türkei. Grund ist sicherlich die Syrien-Politik von Erdogan. Also seine, zum Beispiel seine Blockade von Kobane und was er dazu gesagt hat. Das hat dem kurdischen Nationalismus einen Aufschwung gegeben. Nur in ganz religiösen kurdischen Gebieten hat Erdogan noch ein paar Stimmen bekommen mit einem sehr auf den Islam abgehobenen Wahlkampf. Er hat ein grünes Buch des Koran mit, auf Kurdisch mit sich geführt und geschwenkt. Das gab es noch nie in der Türkei, dass ein Politiker im Wahlkampf den Koran geschwenkt hat. Es kam später raus, das Buch wird nur in ganz kleiner Auflage gedruckt, weil es ja auch kurdisch ist. Gut, die HDP ist die jüngste der, einer langen Reihe von kurdischen Parteien, die fast alle verboten wurden, so vielleicht so ungefähr 20. Die heißt Halken Demokrasi Partisi. Halklaren, pardon, das ist wichtig. Das ist die Partei der Demokratie der Völker. Dahinter dürfte Öcalans Konzept stecken, also die Türkei zusammenzulassen, aber als Land von zwei Völkern oder mehreren Völkern zu verstehen. Sie hat sich da schön einen Baum dahin hingemacht, und zwar in zwei Teile davon, also wohl kurdisch und türkisch zusammen. Und naja, ist halt eine andere Form von Nationalismus, aber sie ist wesentlich moderner, als sie schon mal war. Und sie ist also gewissermaßen auch gegenüber früheren kurdischen Parteien doch ein bisschen gereift. Vielleicht wird sie auch mal in der Demokratie lernen. Sie wäre dann wahrscheinlich die erste Türkei, die Partei in der Türkei, die das kann. Weil normalerweise haben die Parteiführer das Sagen. Und in der HDP ist das zwar nicht so, aber nur weil Abdullah Öcalan halt im Gefängnis ist und deswegen keinen wirklichen Führer aufkommen lässt. Das war jedenfalls bisher so. Jetzt hat aber die HDP doch relativ Erfolge gehabt unter Demirtas. Und es kann sein, dass sie sich vielleicht doch ein bisschen von dieser PKK-Tradition erholt. Was ihnen natürlich auch Auftritt gibt, ist diese Entwicklung in Syrien, dass sich da ein kurdischer Staat praktisch so entwickelt an der Grenze, der im Bündnis mit der Weltmacht USA ist und die einzige Gruppe bisher, die den IS, also auch wenn mit US-Luftunterstützung, bisher aufhalten und zurückdrängen konnte. Und das ist schon was. Und davor hat auch Erdogan Angst, dass da die Kurden Unabhängigkeit gewinnen. Das ist, wäre so mein Überblick jetzt so kurz über die politische Landschaft zu Syrien oder Türkei, kann man natürlich dann noch weiter fragen. Dann zuerst mal wollte ich Jan danken für diesen wirklich spannenden Vortrag oder eigentlich die zwei spannenden Vorträge, die wir jetzt gehört haben. Ich würde vorschlagen, wir würden das dann auch zweiteilen und zuerst Fragen zu dem Teil Antisemitismus in der Türkei beantworten lassen und dann vielleicht uns zur aktuellen politischen Situation in der Türkei was anhören. Und genau, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Gibt es Fragen zu dem Teil über Antisemitismus in der Türkei? Ich wollte jetzt nicht auf die Historie eingehen, aber auffällig ist doch der Wechsel in der geschichtlichen Entwicklung im Verhältnis zwischen Israel und der Türkei. Unter Ariel Sharon hatte die Türkei ja ein sehr gutes Verhältnis zu Israel. Die israelischen Militärs haben ja für die türkische Armee einiges bereitgestellt an Software für die türkischen Panzer, die, glaube ich, damals noch überwiegend russischer Bauart waren. Zumindest, oder man konnte lesen, die Türkei würde die Software in Israel kaufen oder Fachleute aus Israel würden in die Türkei gehen, um die Panzer umzurüsten. Das nur mal als Beispiel im Hinblick auf dieses Verhältnis zwischen der Türkei und Israel. Und dann kam es zu einer, ja, ich weiß nicht, ob abrupten, aber oder kontinuierlichen Änderung. Ich verweise mal auf dieses Ereignis in dem Wirtschaftsforum in Davos, wo Erdogan den Shimon Peres in absurder Weise öffentlich angegriffen hat und, glaube ich, wenn ich die Quellen stimmen, gesagt hat, öffentlich gesagt hat, die Israelis würden am Strand des Gazastreifens palästinensische Kinder schlachten, worauf Shimon Peres dieses Forum dann verlassen hat. Können Sie erklären, warum es zu dieser Störung, und die hält ja bis heute an, im israelisch-türkischen Verhältnis gekommen ist? Ich habe gerade heute im Abend im Internet gelesen bei Yahoo, vor 4 Stunden ist wieder ein türkischer Schiffskonvoi in Richtung Gazastreifen angekommen. Die israelische Armee hat heute am Nachmittag diesen Schiffskonvoi aufgebracht und die Besatzungen in den Hafen von Ashdod geleitet. Das ist die letzte Nachricht von 4 Stunden. Das heißt, dieses Verhältnis zwischen Israel und Türkei hat sich eigentlich nicht gebessert, obwohl es, wie gesagt, auch nach dem offiziellen Bruch, ich glaube, es gibt im Moment gar keine diplomatischen Beziehungen mehr, doch noch auf militärischer Ebene zwischen hohen Militärs Kontakte gegeben hat, aber ich glaube, das ist inzwischen überhaupt vollkommen eingeschlafen. Hängt das mit der Kurdenpolitik zusammen? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass, wie gesagt, auch unter Ariel Sharon die Israelis mit den Kurden intensiven Kontakt hatten. Der amerikanische Journalist Seymour Hersh hat ja im Washington Post aufgedeckt, dass, in Anführungszeichen aufgedeckt, dass Israel, ja, ich will nicht sagen militärische Hilfe, aber zumindest militärische Beratung oder instruktive Beratung auf militärisch-organisatorischer Ebene für die Kurden leistet. Und das ist dann später eingestellt worden, vermutlich nachdem Washington durch diese Recherche von Seymour Hersh davon erfahren hat. Wissen Sie da was? Das war alles. Gut, also ich fasse mal kurz nochmal zusammen. Also die Israel-Politik der Türkei, also vor allem, wenn du vielleicht auch zuerst mal dazu was sagen könntest, inwiefern es da einen Bruch gibt und wovon der ausgelöst worden ist, wenn es einen gab. Ja, den gab es wohl. Also die, das habe ich ja vorhin erwähnt, die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei waren immer sehr eng, seitdem es Israel gibt. Israel wurde anerkannt von der Türkei. Es gab, das eine war sicher ein Winken Richtung Washington, dass dieses Israel ist da so einsam in diesem Meer von muslimischen Ländern. Es ist, der Türkei dabei zu haben, ist, macht die Türkei natürlich wichtig, weil dann Israel besser zu verteidigen ist. Es gab ökonomische Zusammenarbeit in größerem Umfang, aber vor allen Dingen auch militärtechnische. Da hat die Türkei einerseits profitiert, weil Israel erprobte Waffensysteme natürlich hatte und eine relativ hohe Militärtechnik zu günstigen Preisen. Andererseits konnten zum Beispiel israelische Kampfpiloten in der Türkei trainieren, wozu einfach der Luftraum von Israel, selbst wenn man ein bisschen mehr dazu nimmt, einfach zu eng war. Das war nicht nur unter Sharon so, das war eigentlich die ganze Zeit so, egal wer in der Türkei dran war, auch unter Erbakan, dem Islamistenführer, der ja auch mal Ministerpräsident war, und anfangs auch unter Erdogan. Unter Erdogan kam es dann zum Bruch. Es begann mit diesem, jetzt zur Zeit mit diesem Gaza-Konflikt. Diese Auseinandersetzung in Davos habe ich etwas anders in Erinnerung. Also Erdogan, das Zitat mit dem Kinderschlachten kann ich mich nicht erinnern, aber er hat ziemlich heftige Sachen gesagt. Also zum Beispiel, wenn es ums Töten geht, da kennt ihr euch aus. Und oder Menschen umbringen, da kennt ihr euch aus. So was in der Richtung hat er gesagt. Und es war jetzt aber nicht so, dass Erdogan das gegangen ist. Und zwar, als ihm nicht ein zweites Mal oder drittes Mal das Wort erteilt wurde. Wobei man sagen muss, es waren drei Leute auf dem Podium und zwei gegen Israel. Und die hatten eigentlich schon ziemlich lange gesprochen. Und daraufhin wurde halt dem israelischen Gesprächspartner etwas mehr Zeit eingeräumt. Und das hat er nicht hingenommen und wollte unbedingt noch was sagen. Und da hat etwas der Leiter des Gesprächs auch ein bisschen ungeschickt verhalten, indem er ihn nicht noch eine Minute hat reden lassen. Daraufhin ist er empört weggegangen. Das war der Bruch. Der deutete sich aber schon vorher an. In dieser Zeit hat Erdogan begonnen, mehr auf so Islam zu setzen und gedacht, er kann die Rolle zwischen Westen und Islam besser ausfüllen. Wobei er allerdings, also diese Geschichte, was Davutoğlu erfunden hat, diese Außenpolitik nach beiden Seiten. Wir sind im Osten stark, wenn wir im Westen stark sind. Wir sind im Westen wichtig, wenn wir im Osten stark sind. Das heißt, für die Länder im Osten sind wir wichtig, weil wir in die Europäische Union können, weil wir in der NATO sind, weil wir gute Beziehungen zum Westen haben. Aber für den Westen sind wir der Einzige, der auch Beziehungen nach Osten hat. Und da allerdings dann genau zu den besten feindlichen Gruppen, weil bei denen braucht man ja auch einen Vermittler. Sie mögen auch Erdogan selber von seiner islamistischen Herkunft näher gelegen haben, sodass er sich halt immer mit diesen ganz radikalen Gruppen gute Beziehungen hatte, weniger also mit der PLO, sehr viel eher mit der Hamas oder Hisbollah. Und diese Orientierung weiter auf das Islam setzend, hat er irgendwie mit diesem Bruch, glaube ich, mit Israel zusammengebracht und dachte, er kann sich das im Westen leisten. Im Moment ist die Türkei so wichtig, dass es nicht mehr so wichtig ist, ein Freund Israels zu sein, sondern eher innenpolitisch und außenpolitisch profitieren zu können von der Israel-Feindschaft. Innenpolitisch, indem man antisemitische Ressentiments und anti-israelische Ressentiments aufwecken kann, die halt eben weit verbreitet sind, und außenpolitisch in diesem ganzen Raum, der sich ja immer auf diese Israel-Feindschaft kapriziert, wobei andere Konflikte in diesem Raum, also wer denkt an die Saharauis, die irgendwo in der Wüste da in Algerien darben, oder wer hat die Massakrierung von den Kurden irgendwie besonders wahrgenommen. Aber wenn es die Palästinenser trifft, dann sind immer alle hellwach. Und die Zusammenarbeit mit den Kurden, das gab es auch schon recht lange in den 50er Jahren mit den irakischen Kurden. Das bezog sich aber nicht auf die Kurden, mit denen die Türkei Probleme hat. Es mag andere Gerüchte geben, also mir haben auch schon Leute in Kurden gratuliert, weil die deutsche Bundesregierung der PKK Waffen liefere. So Gerüchte gibt es immer mal wieder, aber ich glaube nicht, dass es da echte Kontakte gibt, also außer dass vielleicht irgendjemand mal vom israelischen Geheimdienst auch nach da mal sondiert. Aber das tun andere Staaten auch, Deutschland auch, die Türkei natürlich auch. Dies war vor allen Dingen die irakischen Kurden wurden von Israel unterstützt in einem teilweise logistischer Art, in geringem Umfang, um halt das stark anti-israelische, irakische Regime zu schwächen. Aber das hat die Türkei nicht direkt betroffen. Gibt es noch weitere Fragen zu dem Themenkomplex Antisemitismus in der Türkei? Willst du kurz vorkommen? Oder schreien? Du hast ganz am Anfang erwähnt, dass zum Teil auch sozusagen ja, gemacht wird, dass die Kurden als Juden bezeichnet werden, also als sozusagen ja, irgendwann mal konvertierte Juden. Ist das noch, ist das was, was immer noch passiert und was sozusagen in den aktuellen Auseinandersetzungen eine Rolle spielt? Also gerade auch, was diese Verbindung zu Israel angeht. Also ich meine, die sind natürlich jetzt realpolitisch nicht so groß, aber Netanyahu hat ja zum Beispiel durchaus mal gesagt, dass er eine kurdische Staatsgründung unterstützen würde, notfalls auch militärisch verteidigen würde. Das ist ja schon was, was irgendwie, irgendwie ja, so jemanden wie Erdogan beschäftigen muss, insbesondere wenn man sich jetzt die aktuellsten Entwicklungen anschaut und betrachtet, dass ja, da gerade wieder in Erwägung gezogen wird, in Nordsyrien eine 30 Kilometer Pufferzone einzurichten, eine militärische von der Türkei, was ja einfach, also tatsächlich weniger gegen den Islamischen Staat gerichtet sein kann, als halt gegen die Kurden in Nordsyrien. Also ist das sozusagen dann wieder ein Stereotyp, was wieder aufgemacht werden kann, wenn diese, wenn diese Verbindungen da sind? Oder ist das was, was gar keine Rolle mehr spielt aktuell? Also da gibt es natürlich Verbindungen, so nicht alle, manche Verschwörungstheorien sind einfach auch völlig aus der Luft gegriffen, andere haben irgendwo was, woran sie sich aufknüpfen können. Was diese, die Kurden seien Juden oder wenigstens die Basani seien Juden, das hört man so in der Politik nicht, aber es gibt, es wird zum Teil in Büchern behauptet, man trifft Leute, die einem das so sagen und überhaupt nicht davon zu überzeugen sind, dass diese These eigentlich keine Grundlage hat. Also in persönlichen Gesprächen kenne ich das recht wohl, ich wüsste aber nicht, dass es zum Beispiel auf Staatsebene irgendwann mal thematisiert worden wäre. Wie gesagt, die Beziehungen Israels betreffen hauptsächlich die irakischen Kurden. Dass die Israel in Beziehung zum PKK-Umfeld, das für die Türkei wichtig ist, hätte, ist mir nicht bekannt. Allerdings, es kann sich natürlich ändern, jetzt gerade mit Syrien, wobei die Haltung Israels in Syrien nicht so ganz klar ist, weil mir nicht so klar ist, ob sie immer noch mehr das Assad-Regime oder mehr diese neuen islamistischen Strömungen mit dem Islamischen Staat oder andere da fürchten, weswegen auch so nicht klar ist, ob sie jetzt nun so unbedingt die Kurden da im Irak, in Syrien unterstützen würden. Vielleicht ist es möglich. Haben wir noch weitere Fragen zum Themenfeld Antisemitismus, was wir vorhin gehört haben? Dann würde ich jetzt auch in Anbetracht der Zeit, es ist schon 5 vor 10, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, über die aktuelle Situation zu reden, einfach zum nächsten Thema übergehen. Ich habe eine Frage, die das vielleicht verbindet. Du hast bei, also du hast zum Beispiel was bei der CHP was gesagt, dass die einen transsexuellen Menschen ins Parlament gebracht haben, als Kandidaten aufgestellt haben, dass sich auch mit dieser Gezi-Bewegung in der Türkei tatsächlich sehr auch fortschrittlichere, liberalere Strömungen artikuliert haben. Und mich würde interessieren, inwieweit würdest du sagen, trifft diese These, die man ja immer wieder hört, dass die türkische Gesellschaft, so wie alle anderen Gesellschaften der Region, sich islamisiert? Inwiefern trifft das auf die Türkei wirklich zu? Inwiefern ist das auf einzelne Lager beschränkt? Und inwiefern siehst du da auch eine Synchronbewegung mit dem Antisemitismus, also gibt es eine Verbindung zwischen der Islamisierung der Gesellschaft, wenn du sie denn feststellst, und einem Ansteigen im Antisemitismus? Also auch Stichwort, gibt es auch Antisemitismus von anderen politischen Lagern, nicht diesem islamistischen Lager zuzuordnen werden? Ja, also letztere Frage kann man leider nur mit Ja beantworten. Nochmal, der Antisemitismus, soweit sich das also für mich verfolgen lässt, hat kurz vor der Republik begonnen, mit dem Aufkommen der Jungtürken, oder als sie schon relativ weit war. Übrigens, einige Zeit nach den armenierfeindlichen Pogrome begonnen haben. Antijüdische, antisemitische Strömungen waren nicht zuerst. Und also in einem Klima, wo eben nicht der Islam am Triumphieren war. Und es gibt es in nahezu allen politischen Lagern. Im Moment ist er allerdings wirklich am meisten verfilzt im islamischen Lager. Die anderen haben auch so mehr ihren teilweise soft Antisemitismus, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, also wo dann halt Freimaurer auch mit vorkommen und so, also wo es nicht so ganz klar ist, dass es sich jetzt auf jüdische Abkunft, wirklich jüdische Abkunft bezieht. Die Islamisierung in der Türkei, es wird natürlich so von oben her auch einiges gemacht, aber ich denke, mit den Wahlen ist da auch einiges gescheitert. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute, die Erdogan nicht gewählt haben, jetzt nicht religiös wären. Viele von denen sind es sicherlich, weil die große Mehrheit ist religiös. Aber es sagt schon was, dass es im Durchmarsch nicht gelungen ist. Also er hat gegenüber den letzten Parlamentswahlen 9% verloren. Außerdem, was noch entscheidender ist, sein neues Präsidialsystem ist völlig gescheitert, egal wie er es noch einführen will, weil er müsste dazu nicht nur irgendwie eine Parlamentsmehrheit zusammenkriegen. Gut, vielleicht könnte er, wenn er irgendwie im Parlament eine Zweidrittelmehrheit findet, ist aber völlig illusorisch, dann könnte er irgendwas Parlament machen. Aber sonst braucht er im Parlament mindestens 60%, um ein Referendum anzusetzen. Wenn er das schafft, ist es klar, das Referendum verliert er, weil die Wahlen waren jetzt einfach so auch gegen sein Präsidialsystem. Der Durchmarsch in diese Richtung ist gestoppt. Und seine islamistischen Parolen, gerade zum Beispiel in Kurdistan, die er bei den letzten Wahlen jetzt auch wieder sehr aufgewärmt hat, die haben einfach nicht gezogen. Also die Islamisierung steht nicht so weit an. Es gibt also einige Veränderungen im öffentlichen Leben, die sind aber von den Gemeinden, vom Staat oder sonst wie gemacht, dass man zum Beispiel keine Nachtbusse mehr schickt, dass die halt ständig kaputt sind, dass die Preise für Alkohol durch Steuern ständig steigen, dass ausschenkenden Lokale keine Lizenz mehr kriegen und so weiter. All diese Geschichten gibt es. Aber das ist ja nicht unbedingt was aus der Bevölkerung kommt. Und es sieht irgendwie so aus, als würden die Islamisten überall in der Region mehr Fuß fassen. In der Türkei ist das nicht so. Man muss allerdings dazu sagen, die Gruppen, die da reüssieren im Moment, die tun das ja einfach durch extreme Gewalt. Also der Islamische Staat hat ja nicht die Mehrheit, durch eine Mehrheitsentscheidung ist der dran gekommen, sondern auch durch extreme Gewalt. Und in der Türkei läuft es halt doch noch ein Stück demokratischer ab. Und man sieht, bei allen Defiziten ist es nicht so, dass Erdogans Partei einfach mit Panzern eine Wahl gewinnen kann. Und da klappt es anscheinend nicht so. Also sieht im Moment nicht so aus, als würde die Reislamisierungswelle, die auch mit der AKP so ein bisschen Mode war, im Moment in der Türkei triumphieren. Das ist, finde ich, eigentlich ein gutes Zeichen. Also Leute können von mir aus ruhig muslimisch sein, wie es Katholikinnen und Protestantinnen und sonst was gibt, wie man auch immer denkt, aber so dieser politische Islam finde ich eigentlich wirklich von übel. Und der scheint sich in der Türkei nicht durchzusetzen. Hoffen wir es mal, wer weiß, ob er vielleicht doch noch mit der MHP oder ihren Wählern doch noch irgendwas hinkriegt. Aber es hat auch einen enormen Gegendruck ausgelöst. Enorme Reaktion. nachdem es klar geworden ist, in welche Richtung das geht. Aber vor allen Dingen, da war nicht nur der Islam, sondern war der Autoritarismus einer der wesentlichen Punkte. So, jetzt halte ich mich aber verschwatzt. Noch weitere Fragen, wir sind schon spät dran. Ja. Sollen wir auch zuerst die Leute fragen, die noch nicht gefragt haben? Dann? Ja, aber ich hätte trotzdem noch eine historische Frage, und zwar ausgehend von der Beobachtung, dass es also ein paar projektive Ähnlichkeiten gibt zwischen zum Beispiel Anti-Amerikanismus und Antisemitismus. Könntest du was dazu sagen, wie das denn in der Türkei jetzt im konkreten Fall mit den Armeniern aussieht? Also gibt es jetzt historisch, aber auch gegenwartsbezogen Motive, die da bei beiden Gruppen bezogen und Feindschaften auftauchen, und gibt es so ein gewisses, also dass man sagen könnte, dass die Armenier die tatsächlichen Juden der Türkei sind? Also wenn man jetzt die Völkermordgeschichte vergleicht, gibt es dazu ja auch einiges Material. Also man kann es auch so sagen, was denn das Anti betrifft, sind die alles in der deutschen Gesellschaft war, mit den Nationalsozialisten, sind die Jüdinnen und Juden nicht konkurrenzlos. Viele Sachen beziehen sich auch auf die anderen Minderheiten. Griechinnen und Griechen sind fast nicht geblieben. Von etwa 130.000, die vor 100 Jahren in Istanbul gelebt haben, sind es jetzt höchstens 1.500, wahrscheinlich wesentlich weniger. Armenierinnen und Armenier wurden in großem Stil umgebracht. Das war mal 20% der Bevölkerung in Anatolien und vertrieben oder wurden halt islamisiert. Also wer eine, es gab sogar ein Gesetz, wer eine Frau zum Islam bekehrt und nimmt oder ein Kind annimmt und so einen Muslim macht, der darf das Eigentum dieser Familie besitzen. Das heißt, bringe deinen Nachbarn um, nimm seine Tochter zur Frau und sein Haus und sein Hof gehören dir. 1916 oder sowas ist rausgekommen. Also sind, diese Armenier-Geschichte ist ganz furchtbar. Aber, und die Armenier sind auch ein Feindbild, aber sie haben nicht dieses Spannende, also den Armenier wird irgendwie die Weltherrschaft unterstellt. Diesen Dings, das gibt es nur bei den Juden. Also es gibt eine starke Armenierfeindschaft, die hat eben bei der Gezi-Bewegung etwas gelitten, wo Armenier auch öffentlich aufgetreten sind. Das war vielleicht auch ein Fehler, dass Jüdinnen und Juden das nicht gemacht haben in dem Maße. Aber es ist auch die Frage, ob nicht die Feindschaft gegen sie auch nochmal eine andere Dimension hat. Dankeschön, wir hatten noch Meldungen. Du hattest auch noch gesagt, magst du kurz vorkommen, ich weiß nicht, wie lange das Kabel reicht. Du hattest ja als Erklärung für den Wahlerfolg der GDP vor allem gesagt, dass sie eben es geschafft haben, fast das komplette kurdische Potenzial auszuschöpfen. Eine andere oder weitere Begründung dafür, die man ab und zu gelesen hat, war ja, dass sie eben auch sozusagen so eine Westausbreitung geschafft haben, unter anderem im Anschluss eben an die Gezi-Proteste und ja, weitere Bewegungen auch außerhalb von Istanbul, aber eher eben in den größeren Städten und da eben insbesondere auch so soziale Bewegungen und auch modernere Bevölkerungsgruppen, insbesondere eben auch so LGBT-Bewegungen und so, auf ihre Seite zu bringen. Und ich glaube, da in dem Rahmen wurde auch immer wieder angeführt, dass eben auf den GDP-Listen unter anderem auch Homosexuelle auf jeden Fall kandidiert haben und sich eben dazu auch offen bekannt haben. Und ich glaube auch weitere eher so modernere oder fortschrittlichere Bevölkerungsgruppen. Genau, da wollte ich nochmal deine Einschätzung hören. Zum einen zu der Frage, wie sozusagen relevant diese Gruppen sowohl in der Partei selber als auch in der Anhängerinnenschaft sind und so ein bisschen, ob die sich das eher auf die Fahnen schreiben, um sozusagen modern zu wirken, oder ob du wirklich sagen würdest, dass die auch ein richtiges Standing in dieser Partei haben und damit irgendwie das auch sozusagen so ein bisschen die Modernisierung der Gesellschaft aufgreift. Also das stimmt, sie haben aus diesen Gezi-Bewegungen oder sowas, aus diesem Spektrum Leute aufgestellt in Istanbul. Ihnen wurde allerdings, also sie unter zwei Bedingungen, sie dürfen die Linke nicht kritisieren und sie dürfen nicht Abdullah Öcalan kritisieren. Es hat mir jemand erzählt, der gefragt wurde, ob er auf ihre Liste geht und das nicht gemacht hat. Vor allem wegen dem letzten Punkt. Und die, ich glaube nicht, dass es ein großes Standing da haben. Man muss vielleicht auch etwas korrigieren. Die Gezi-Bewegung war keine kurdische Bewegung. Die kurdische Partei hat sie nur in Einzelpersonen unterstützt, teilweise sogar dagegen argumentiert, weil sie ja damals gerade noch mit dachten, sie können mit Erdogan einen Deal machen. Unterstützt hat die Gezi-Bewegung, das war nicht besonders wichtig, aber unterstützt haben die CHP und erstaunlicherweise auch die MHP. Die kurdische Bewegung, abgesehen von einzelnen Kandidaten, die sich da ziemlich in die Bresche geschlagen haben, als Ganzes kaum. Vielleicht hat deswegen wurde Erdogan vielleicht auch durch die Gezi-Bewegung deswegen nicht gestürzt, weil so diese relativ große, gut organisierte Gruppe kaum mitgemacht hat. Aber sie haben sich da geöffnet, aber es ist durchaus eine Partei, die stark eben doch noch an Abdullah Öcalan und an dieser Tradition hängt. Und das gibt halt so modernen Gruppen generell wenig Bewegungsraum, weil einfach alle wenig Bewegungsraum haben. Es ist auch so ein bisschen, dass die, wenn man sich die kurdische Politik ansieht, dass sie auch immer wieder erfahrene und bekannte Politiker einfach irgendwann mal zurückziehen, damit sie nicht den Abdullah Öcalan Konkurrenz machen. Also zum Beispiel Leyla Zana, obwohl sie überhaupt nicht anti-Öcalan war, ist ja völlig aus der kurdischen Politik verschwunden. Irgendwann war sie einfach weg, hat nicht mehr kandidiert, Partei nicht mehr teilgenommen und so. Und so ist es auch mit anderen passiert. Es kommen immer wieder neue Leute rauf, die aber dann eben nicht so bekannt sind, nicht so viel Erfahrung haben. Eine Ausnahme ist jetzt Selahattin Demirtas, der eigentlich schon recht gewiefter Politiker ist und doch eine schöne Weile oben. Das ist bisher eine Ausnahme. Vielleicht schafft das ein bisschen Raum, aber also ich bin skeptisch. So. Jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit noch mit der Bitte um kurze Redebeiträge. Haben wir noch Fragen? Gibt es noch, da hinten war noch eine Wortmeldung irgendwo? Damit wir ein bisschen planen können, gibt es noch weitere Leute, die irgendwas fragen möchten? Ja. Okay. Ja. Nochmal was fragen zur Rolle der Palästinenser in der Türkei. So, es ist ja so, dass diese erste Gaza-Flotte, die von Istanbul ausging, zu diesem Eklat geführt hat, dass bei der Aufbringung der Schiffe 9 oder 10 Personen aufbringen durch die israelische Armee zu Tode gekommen sind. Und das hat zu nicht nur in der Presse, sondern auch auf der hohen politischen Ebene zu erheblicher Exazerbation geführt. Also Obama hat ja den Netanyahu aufgefordert, sich deswegen wegen der Aufbringung der Schiffe bei Erdogan zu entschuldigen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, ist diese Aversion Erdogans gegen Israel, die sich ja entwickelt hat, nicht auch eine Folge der pro-kurdischen Tendenzen Israels? Nicht, dass es ja sicherlich nicht nur durch Salman herrscht, sondern allgemein nachzulesen, dass die Israelis den Vater von Barzani schon unterstützt haben. Barzani, er sagt ja, schon den Vater von Barzani, er war ja auch schon Kurdenführer. Und das hält ja bis im Grunde hinter den Kulissen, wenn man Geheimdienstkreise befragt, an. Und warum? Da muss man natürlich die große politische Wetterlage sehen. Und das hängt mit dem Iran zusammen. Israel würde sich natürlich freuen, wenn ein kurdischer Staat entstehen würde. Denn durch die Bedrohung von Seiten des Iran bestehen natürlich strategische Erfordernisse, Die Israelis haben zum Beispiel in ihre F-16 und F-18 Zusatztanks eingebaut, dass sie im Ernstfall den Iran bombardieren könnten. Sie haben das Problem, dass sie keinen östlich gelegenen Stützpunkt haben, was sie gezwungen hat, diese Flugzeuge, sie haben ja 450 F-16 Jagdbomber aus amerikanischer Produktion, umzurüsten. Und sie haben auch versucht, Aserbaidschan, wie weit das wirklich stimmt, weiß ich nicht, in Aserbaidschan um Landerechte im Ernstfall gegen Persien, um Landerechte auf aserbaidschanischen Flughäfen, also Baku und so weiter, zu erhalten. Angeblich sollte ich. Also nochmal, also diese Beziehungen sind eben genau zu den Barzani-Clan und zu den Kurden im Irak. Das hängt daher auch diese antisemitischen Zuschreibungen an die. Also diese Zuschreibung, die Kurden seien eigentlich Juden, und es gibt manche Leute, die können sich Politik nicht anders vorstellen. Aber Erdogan hat gute Beziehungen zu Barzani zurzeit. Also ich glaube nicht, dass das für ihn ein wesentlicher Motiv war. Und die Palästinenser werden gerne als Opfer, als sozusagen Opfer irgendwie unterstützt. Das hat seine gewisse Tradition, aber das kann man politisch an- und ausschalten, also je nachdem, wie es in die Großwetterlage passt. Dass da kleinere Gruppen nicht mitmachen, ist eine andere Frage. Jetzt Verhältnis Iran, Israel und dieser ganze Raum, das wird zu weit führen, wenn ich, also da muss ich noch einen zweiten oder dritten Vortrag dazu halten. Deswegen möchte ich jetzt erst gar nicht drauf eingehen, auch diese technischen Geschichten, wer wie wo landet. Jedenfalls, ich glaube nicht, dass die israelische Unterstützung für Kurden, für Erdogan, das wirklich im Moment war. Sondern ich denke, es war so ein Stück der Außenpolitik, da ein bisschen mit Iran was zu machen, bei den islamistischen Gruppen zu punkten, sowas in dieser Richtung. Dann auch ein bisschen persönliche Beleidigtheit kam so ein bisschen dazu. Das war es eigentlich so. Und ein bisschen Innenpolitik. Und es hat sich verfestigt, also das ist halt dann irgendwie auch sein Stand dagegen Israel geworden. Und er kommt jetzt auch von dieser Gaza-Geschichte nicht mehr runter, wo er halt ja, verschiedene Forderungen gestellt hat, die halt Israel nicht erfüllt hat oder nur teilweise erfüllt hat. Es gab dann schon ein paar Finger in beide Richtungen. Das ist im Moment halt nicht gelöst. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass diese Kurdenpolitik Israels entscheidend war. Wie gesagt, sie hat sich auch bisher nicht gegen die Türkei gerichtet. Also nicht, dass Kurden unterstützt wurden, die wirklich gegen die Türkei kämpfen. Und mit Barzani und den Kurden im Nordirak hat die Türkei im Moment ihr Understanding. Der Barzani ist der einzige Nachbar, der Erdogan geblieben ist, mit dem er gute Beziehungen hat. Mit Griechenland nicht, mit Armenien nicht, okay, vielleicht ein bisschen mit Georgien, mit Iran nicht, mit Syrien nicht. Es gibt so einen Witz, also früher hat der jetzt Davutoğlu, der damalige Außenminister, die Devise entwickelt, null Probleme mit den Nachbarn. Und mittlerweile kommt das in der Türkei als Witz zurück, null Nachbarn ohne Probleme. Und da ist Barzani komischerweise einer davon, das ist absurd. Ich glaube, ich kann es nicht alles beantworten.